Kapitel 68. Beim Geben geht es um uns. Mir gefällt, was Paulus den Philippern sagt, als er mit ihnen über ihre finanzielle Unterstützung seines Dienstes spricht. Er sagt in Philippe 4, 17 bis 19. Nicht, dass ich das Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht, damit sie euch reichlich angerechnet wird. Ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe in Fülle, nachdem ich durch Epaphroditus empfangen habe, was von euch gekommen ist, ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Opfer, Gott gefällig. Mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus, Luther 1984. In Vers 17 sagt er den Philippern, dass er nicht nach ihrem Geschenk sucht, sondern nach der Frucht, damit sie ihnen reichlich angerechnet wird. Paulus sagt also, dass es beim Geben um sie ging und nicht um ihn. Er spricht in Vers 18 davon, dass das von ihnen gesendete Geld ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Opfer, Gott gefällig, war. Und dann fügt er gleich hinzu, mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Paulus stellte klar, dass es beim Geben weder um Gott noch um ihn persönlich ging, sondern um den Geber selber. Vor vielen Jahren machte ich eine interessante Erfahrung. Ich war in unserer Gemeinde, in der gerade ein Gastsprecher predigte. Die Gemeinde sammelte für diesen Missionar ein Sonderopfer ein. Ich war schon immer sehr großzügig und liebte es zu geben, hatte aber etwas sehr Wichtiges gelernt. Ich hatte gelernt, meinen Samen im Gehorsam Gott gegenüber zu sehen. Zur Erinnerung, ich spreche hier nicht über das normale Opfer, was in deine Ortsgemeinde gehört. Als ich so auf meinem Sitz saß und Gott fragte, wie viel ich geben sollte, war ich offen für jeden Betrag, um den er mich bitten würde. Wir lebten damals in den USA. Der Herr sprach deutlich zu meinem Herzen und sagte, ich solle $5 geben. Ich war erstaunt, denn ich hätte gerne mehr gegeben. Aber ich war gehorsam. Als ich in meine Tasche griff, um die $5 herauszuholen, bekam niemand mit, was ich ins Opfer legte. Im Verlauf des Tages ging ich dann zusammen mit meiner Familie essen. Wir lebten erst seit circa 2 Monaten in den Staaten. Beim Essen klingelte das Telefon. Jemand aus der Gemeinde rief an und sagte, Reinhard, ich habe mit diesem Missionar, dem Gastsprecher, geredet. Irgendwie kamen wir auf dich zu sprechen und er würde dich gerne kennenlernen. Ich fuhr also nach dem Essen schnell zu seiner Unterkunft. Wir redeten circa 1 Stunde über alle möglichen Dinge. Dann machte ich mich zum Aufbruch bereit. Als ich gerade aus der Tür ging, kam er hinter mir her und sagte, Stopp! Bitte komm zurück! Der Herr bittet mich gerade um etwas. Ich ging also wieder zurück und er stellte mir einen Scheck über $500 aus. Das war das 100-fache von dem Betrag, den ich für ihn ins Opfer gelegt hatte. Niemand außer Gott wusste, dass ich $5 gegeben hatte. Ich war erstaunt. Wie ich schon vorher erwähnt hatte, liebe ich es, großzügig zu sein. Ich hatte auch gelernt, mein Brot zu essen und meinen Samen zu sehen. Als ich nach Hause fuhr, stellte ich dem Herrn folgende Frage, warum habe ich nur wenige Stunden, nachdem ich in diesen Mann $5 gesät hatte, diesen Betrag 100-fach von ihm zurückbekommen? Der Herr antwortete und sprach zu meinem Herzen, weil du deinen Samen im Gehorsam gesät hast, habe ich dich eine schnelle 100-fache Ernte erleben lassen. Ich wollte sehen, ob du gehorsam sein würdest, auch wenn ich dich bitten würde, wenig zu geben. Sofort schoss mir der Gedanke durch den Kopf, hätte ich doch $100 gesät, und dachte dabei an die 100-fache Ernte. Aber der Herr sprach erneut zu mir, dann hättest du überhaupt keine Ernte gehabt, denn dann hättest du dein Brot ausgesät.